Ein deutsches Märchen. Das Königreich der Narren. Es war einmal in einem weit entfernten Königreich, in dem lebte ein äußerst törichter König mit seinen ebenso törichten Ministern. Mein König, warum machen wir nicht ein Gesetz, nach dem jedes Mal, wenn sie nicht schlafen können, von jedem im Königreich ein Schlaflied gesungen werden muss? Eine so dumme Idee. Nicht jeder hat eine gute Stimme, wissen Sie? Was ist, wenn die schlechten Sänger es mir noch schwerer machen zu schlafen? Eure Hoheit, die Leute beschweren sich, dass Essen sehr teuer ist. Nur die Reichen können es sich leisten. Oh je, was schlagen Sie vor? Ich schlage vor, dass alle Lebensmittel ab jetzt nur noch eine Münze kosten dürfen. Großartige Idee. Ja, machen wir dieses Gesetz. Und was haben Sie zu sagen? Mein König, ich möchte sagen, dass Sie noch größer sind als alle anderen Könige. Sagen Sie mir etwas, was ich noch nicht weiß. Nun, daher meine ich, Sie sollten nicht so regieren, wie es ein gewöhnlicher Königin tut. Warum wechseln wir nicht Tag zu Nacht und Nacht zu Tag? Oh, ich mag diese Idee wirklich. Und bald wurde das Gesetz erlassen und alle waren zutiefst verärgert, denn wenn sie dem König nicht gehorchten, würden sie streng bestraft werden. Die Geschäfte waren also nachts geöffnet und die Leute gewöhnten sich bald an den neuen Lebensstil. Alle, auch die Tiere, schliefen tagsüber. Eines Tages kam ein Weiser mit seinem Schüler ins Königreich. Er war sehr erstaunt, niemanden zu sehen. Seltsam. Es ist heller Tag, aber niemand ist draußen auf der Straße. Was denkst du, könnte hier los sein? Ich weiß nicht, Meister, aber ich könnte jetzt wirklich ein Frühstück gebrauchen. Kannst du denn überhaupt an irgendetwas anderes als Essen denken? Sie gingen umher, bis es endlich dunkel wurde und waren dann sehr überrascht, dass die Leute endlich aus ihren Häusern kamen. Haben die den ganzen Tag geschlafen? Was für ein seltsames Königreich! Er sah zu, wie die Leute ganz normal ihre Arbeit verrichteten. Oh, die Essensstände sind geöffnet. Meister, darf ich? Ja, geh schon. Der Weise interessierte sich mehr für die Art und Weise, wie das Königreich funktionierte. Sag mir, liebe Frau, warum wacht dieses Königreich nachts und schläft tagsüber? Oh, was kann ich sagen? Unser König ist ein Dummkopf, der dumme Gesetze macht. Der Weise dachte tief über das nach, was die Frau gesagt hatte. Meister, schauen Sie, ich habe all diese Bananen, Kuchen und Brote so billig bekommen. Hier kostet alles, egal was, immer nur eine Münze. Lassen Sie uns hier bleiben. Ein weiteres törichtes Gesetz des Königs, denke ich. Wir müssen gehen, sonst werden wir hier noch Schaden nehmen. Der Weise bemühte sich sehr, seinen Schüler zu überzeugen, der nur wegen des billigen Essens bleiben wollte. Nun gut, bleib, wenn du willst. Aber ich gehe. Der Schüler blieb im Königreich und gewöhnte sich bald an dessen Sitten. Er aß so viel er konnte und wurde darauf bald sehr, sehr dick. Oh, das ist unglaublich. Der Meister hat das alles so falsch beurteilt. Eines Tages ging ein Dieb in ein Haus, um zu stehlen. Aber als er floh, stürzte die Wand des Hauses ein und verletzte ihn schwer. Der Bruder des Diebes ging zum König. Meine Hoheit, ich bin gekommen, um Gerechtigkeit zu bitten. Mein Bruder machte gerade seine Arbeit, als eine Mauer einstürzte und ihn verletzte. Die Mauer gehört einem Händler. Der Händler wurde gerufen und kam sehr überrascht in den Palast. Dieser Mann sagt, dass es Ihre Mauer war, die seinen Bruder verletzt hat. Ist das wahr? Das ist es, mein König. Die Wand wurde zu der Zeit meines Vaters gebaut, Sie brach über dem Dieb zusammen und ich konnte nichts dagegen tun. Egal wie, du wirst bestraft, da die Mauer dir gehört. Was? Sollte nicht die Person, die die Mauer gemacht hat, bestraft werden? Der König dachte darüber nach und entschied, dass der Händler recht hatte. Er rief nach dem Maurer, der jetzt aber ein sehr alter Mann war. Warst du es, der die Mauer des Händlers gebaut hat? Wenn ja, bist du für die Verletzung eines unschuldigen Mannes verantwortlich? Ja, aber ich habe diese Mauer vor so vielen Jahren gebaut. Und, ist es wichtig? Und ich erinnere mich, warum ich diese Mauer nicht richtig gebaut habe. Da war die Tänzerin, die neben mir auf und ab ging und diese Glocken an ihren Füßen klingelten, was mich ablenkte. Oh, wir haben endlich den Täter gefunden. Bringt diese Tänzerin gleich zu mir. Die arme Tänzerin, die jetzt eine alte Dame war, zitterte, als sie vor dem König gebracht wurde. Du wurdest hierher gebracht, um bestraft zu werden, weil du diesen Mann mit deinen Fußkettchen abgelenkt hast, als er eine Mauer baute. Eine Mauer? Diese Mauer ist eingestürzt und hat einen Mann verletzt, der gerade seine Arbeit machte. Mein König, ich glaube, Sie haben die falsche Person. Ich ging nur auf diesem Weg, weil der Goldschmied, den ich wegen meines Schmuckes besuchen wollte, mich immer wieder vertröstete. Boah, dieser Fall wird immer noch komplizierter. Holt mir diesen Goldschmied, hier und jetzt. Der Goldschmied wurde vor den König gebracht und war schockiert, als er beschuldigt wurde, einen Mann verletzt zu haben. Na? Glaubst du nicht, dass es falsch ist, was du getan hast? Du wirst über die Klippe geworfen werden. Wartet, bitte, lassen Sie mich erklären. Es ist wahr, dass ich diese Tänzerin mehrere Male zu meinem Laden bestellt habe. Aber es liegt nur daran, dass ich einen sehr ungeduldigen Händler beliefern musste. Ich konnte ihn doch nicht ignorieren, oder? Der König fragte, wer der Händler sei. Der Goldschmied zeigte auf den ersten Händler. Ergreift ihn! Nein, nein, es war mein Vater, der die Mauer bauen ließ, nicht ich! Dem König schien es aber, dass der Händler zu dünn sei, in dem riesigen Wagen zu sitzen. Er befahl eine Suche und bald war klar, die einzige Person, die dick genug war, war der arme, dicke Schüler. Sie brachten ihn zum Hof des Königs, wo ihm alles erklärt wurde. Er war entsetzt. So begann er, nach dem Weisen zu rufen. Meister! Meister! In diesem Moment erschien plötzlich der Weise. Alle waren erschrocken. Was ist denn hier das Problem? Der arme Schüler erklärte alles und der Weise sah ihn nur an und lächelte. Mein König, dürfte ich derjenige sein, der den Platz meines Schülers einnimmt? Der Schüler verstand bald, was sein Meister vorhatte. Nein, Majestät, werft mich! Ich will über die Klippe gehen! Was? Wie kannst du es wagen? Gegen meinen Wunsch! Beide fingen an, sich zu streiten und der König war sehr verwirrt. Warum wollt ihr beide so sehr über diese Klippe geworfen werden? Mein König, wissen Sie das nicht? Die Klippen des Westens sind natürlich ein ganz besonderer Ort. Wenn man darüber geworfen wird, wird man im Flug von den mächtigsten Feen der Hügel begrüßt, die alle ihre Wünsche erfüllen und ihnen jede Menge Reichtum und Macht verleihen. Genug, um die ganze Welt zu regieren. Oh, aber das klappt nur, wenn man von einer heiligen Person über die Klippe geworfen wird. Der König war sehr überrascht. Er wollte nicht, dass diese beiden Männer von den Feen gesegnet wurden. Also befahl er den Weisen, ihn und seine Minister von der Klippe zu werfen. Denkst du, ich bin dumm genug, dich all den Reichtum und die Macht bekommen zu lassen? Auf keinen Fall. Ich bin es, der hier geworfen wird. Oh, und meine Lieblingsminister auch. Nun, wenn das der Befehl ist, den Sie mir geben wollen, Hoheit... Der König und seine Minister wurden gleich an die Klippe gebracht und in den Wagen gequetscht. Der Weise schob den Wagen an und ein lautes Kreischen kam vom König, als sie von der Klippe rollten und er schrie: Ah, ich will nicht mehr! Und sie fielen über die Klippe, nur um in ein Netz zu landen, das der Weise zuvor aufgespannt hatte. Da waren sie, gefangen im Netz, wie Fische aus dem Meer. Oh, wo sind die Feen? Es gibt keine Feen, die Wünsche gewähren. Sie sind in der Tat ein sehr törichter König, wenn sie einen solchen Unsinn glauben. Sie sind töricht und so haben sie auch das ganze Königreich die ganze Zeit über töricht regiert. Wie auch immer. Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Nein, wartet! Wir haben einen großen Fehler gemacht. Als ich an der Macht war, habe ich nicht an die dummen Entscheidungen gedacht, die ich getroffen habe. Wir waren in der Tat sehr töricht. Bitte, rettet uns. Der König hatte seinen Fehler erkannt und wurde vom Weisen in Sicherheit gebracht. Sie sind sehr weise und wissen, wie man ein Königreich regiert. Ich möchte, dass Sie und Ihr Schüler die neuen Herrscher des Königreiches werden. Der Schüler stimmte sofort zu. Der Weiser zögerte jedoch erst ein wenig, aber dann willigt auch er ein. Das Volk des Königreichs freute sich über die Neuigkeiten zu den neuen Herrschern und alle waren glücklich. Das Erste, was ich tun werde, ist, dieses alberne Gesetz zu beenden. Und Tag wird wieder Tag sein und Nacht wird wieder Nacht sein. Und so wurde das Königreich wieder in Ordnung gebracht. Der Schüler war töricht gewesen, die Worte des Weisen zu ignorieren. Aber er war gerettet worden und hatte gelernt, weiter zu denken als nur an das, was direkt vor ihm lag.